Hallo, ihr Ficker. Entschuldigung. Ich wollte heute mal anders anfangen als sonst. Ja, hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Freunde des feingeistigen Theaters, der ergreifenden Literatur, der Geschichtsbetrachtung aus anderer Sicht. Wir haben heute vor, uns auseinanderzusetzen mit einer hochkomplexen Angelegenheit. Wir werden uns auseinandersetzen mit der Rede von Joseph Goebbels aus dem Sportpalast vom 18. Februar 1943. Viele unterstellen ja der Jugend von heute, dass sie nicht dazu in der Lage sei, zwischen Gut und Böse zu trennen, dass sie anfällig sein könnte für die Rattenfänger des Nationalsozialismus, die uns auch heute noch verfolgen. Die Bild-Zeitung hat ja vor wenigen Jahren Nazis entdeckt und gleichzeitig wieder abgeschafft. Da stand groß die rechte Gefahr, viele werden sich noch erinnern. Darunter stand allerdings kleingeschrieben Entwarnung, alle Nazis im Osten. Und dann haben alle, die nicht wussten, dass es jemals Nazis gab, gesagt, was machen wir jetzt? Ja? Woher kommen die auf einmal? Und dann wurde hastig demonstriert gegen rechts, gepfurzt gegen rechts, gekotzt, getanzt, geschmeichelt, geschmust gegen rechts. Und die Rechten haben sich schrecklich erschrocken. Was machen wir jetzt? Alle sind gegen uns. Irgendwann hat sogar der Gesetzgeber gesagt, also, jetzt ist wirklich vorbei. Wenn schon alle gegen Nazis sind, dann sind wir es auch. Und deshalb verbieten wir die NPD. Nein, haben die Nazis gesagt, bitte nicht die NPD. Doch, die NPD ist jetzt auch verboten. Nein, doch. Aber die hat so einen Spaß gemacht. Genau, hat der Gesetzgeber gesagt. Und deswegen gibt's keine NPD mehr. Nur, das hat nicht ganz geklappt. Die NPD konnte man nicht verbieten, weil man hätte ja auch das Innenministerium und große Teile des Verfassungsschutzes mit verbieten müssen. Und deswegen hat man gesagt, okay, vorbei, wir lassen sie da, es gibt eh keine Nazis mehr. Naja, aber es gibt noch Nazi-Texte, viele. Es gibt noch Nazi-Köpfe, viele. Es gibt viele kleine Hitlers und Goebbels, die auf der Straße rumlaufen. Ihr glaubt es nicht. Ihr denkt, was soll das? Das Thema ist passé von vor 50 Jahren. Hier heute was zu erzählen, ist doch langweilig. Aber ich kann euch einen Beweis dafür liefern, dass Hitler und Goebbels lebendig sind. In den Köpfen vielleicht sogar der Leute, die euch umgeben. Ja, ob links oder rechts, oben oder unten. Das spielt gar keine Rolle. Die sagen oft das Gleiche. Zum Beispiel sagen viele Linke, ich finde das nicht okay. Und viele Rechte sagen, finde das nicht okay, was passiert da? Ja? Also irgendwie finden die irgendwas nicht okay. Dann sagen manche, ich finde, das soll nicht so lustig sein, das war alles viel ernster. Andere sagen, Hitler war gar nicht so dumm. Und manche sagen, die Nazis waren ja auch genial und intelligent und fanatisch und faszinierend. Wobei ich nichts faszinierend daran sehe, Menschen umzubringen. Und Massenmord vorzubereiten, destruktiv zu sein. Ich glaube eher, dass das die Parallele ist, die man zu sich selbst sehen will. Der kleine Minderwertigkeitskomplex, den andere zum Größenwahn stilisiert haben und dafür bewundert man sie eben. Still, heimlich. Wenn ihr in einer Bahn, in einer dieser Bahnen nach Hause fahrt heute Abend, dann macht doch mal einen Test. Setzt euch auf die Bank, guckt unverdächtig und dann steht ihr vielleicht mal so nach 10 Minuten auf. Unauffällig, ja? Und dann sagt er nur, Adolf Hitler! Und da kann man sie dann spüren, ja? Wie alle denken, oh, man kann ja unglaublich viel bewirken, wenn man heute Adolf Hitler und Joseph Goebbels sagt, zum Beispiel bei der Auskunft. Guten Tag, ich hätte gerne eine Nummer aus Berlin. Ja, wen denn? Hitler! Ja, Hitler! Ja! Hitler, ja, Adolf, ja, oder Goebbels, haben sie nicht, nein, leben die noch, weiß nicht, könnt ihr mal ausprobieren und ihr werdet das sehen, dass das viel bewirkt und genau deswegen lohnt es sich eigentlich mal mit Texten auseinanderzusetzen von Adolf Hitler und Joseph Goebbels und auch das beweist, diese Texte eigentlich kennt niemand, die Inhalte interessieren auch niemanden, die Peripherie, das Drumherum, der Kick, der Mythos, das, was man nicht kennt, das macht die Leute geil, das macht sie scharf auf etwas, was sie glauben, selbst sein zu wollen oder nie gewesen zu sein. Diese Rede, aus der ich jetzt lese, ist erlaubt. Jeder Satz. Und wir können mal gemeinsam die Rede als Anlass nehmen, um die Stichpunkte, die uns Goebbels gibt, ernst zu nehmen, sie zu durchleuchten und vielleicht herauszufinden, was man eigentlich wissen muss, um Wahrheit von Fiktion zu trennen. Kundgebung des GAUs Berlin der NSDAP im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943. Rede des Propagandaministers Joseph Goebbels. Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, Parteigenossen und Parteigenossinnen. Es ist jetzt knapp 3 Wochen her, dass ich das letzte Mal bei Gelegenheit der Verlesung der Proklamation des Führers zum 10-Jahrestag der Machtergreifung von dieser Stelle aus zu Ihnen und zum deutschen Volke gesprochen habe. Die Krise, in der sich unsere Ostfront augenblicklich befindet, stand damals auf dem Höhepunkt. Wir hatten uns im Zeichen des harten Unglücksschlages, von dem die Nation im Kampf um die Wolga betroffen wurde, am 30. Januar dieses Jahres zusammengefunden zu einer Kundgebung der Einheit, der Geschlossenheit, aber auch der festen Willenskraft, mit den Schwierigkeiten, die dieser Krieg in seinem 4. Jahre vor uns auftürmt, fertig zu werden. Es war für mich und wohl auch für Sie alle erschütternd, einige Tage später zu erfahren, dass die letzten heldenhaften Kämpfer von Stalingrad gerade in dieser Stunde durch die Ätherwellen mit uns verbunden an unserer erhebenden Sportpalastkundgebung teilgenommen haben. Sie funkten in Ihrem Schlussbericht, dass Sie die Proklamation des Führers vernommen und vielleicht zum letzten Mal in Ihrem Leben mit erhobenen Händen die Nationalhymnen gesungen hätten. Welch eine Haltung deutschen Soldatentums in dieser großen Zeit! Welche Verpflichtung aber schließt diese Haltung auch für uns alle, insbesondere aber für die deutsche Heimat in sich ein? Stalingrad war und ist der große Alarmruf des Schicksals an die deutsche Nation. Ein Volk, das die Stärke besitzt, ein solches Unglück zu ertragen und auch zu überwinden, ja daraus noch zusätzliche Kraft zu schöpfen, ist unbesiegbar! Das Gedächtnis an die Helden von Stalingrad soll also auch heute bei meiner Rede vor Ihnen und vor dem deutschen Volke eine tiefe Verpflichtung für mich und für uns alle sein. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen über die Ätherwellen mit uns verbunden heute Abend an der Front und in der Heimat an dieser Kundgebung teilnehmen und meine Zuhörer sind. Ich möchte zu Ihnen allen aus tiefstem Herzen und zu tiefstem Herzen sprechen. Ich glaube, das gesamte deutsche Volk ist mit heißer Leidenschaft bei der Sache, die ich Ihnen heute Abend vorzutragen habe. Ich will deshalb meine Ausführungen auch mit dem ganzen heiligen Ernst und dem offenen Freimut ausstatten, den die Stunde von uns erfordert. Das im Nationalsozialismus erzogene, geschulte und disziplinierte deutsche Volk kann die volle Wahrheit ertragen. Nachdem es dazu geschult, diszipliniert und erzogen werden musste, natürlich. Es weiß, wie schwierig es um die Lage des Reiches bestellt ist. Und seine Führung kann es deshalb auch auffordern, aus der Bedrängtheit der Situation die nötigen harten, wenn nötig härtesten Folgerungen zu ziehen. Wir Deutschen sind gewappnet gegen Schwäche und Anfälligkeit und Schläge und Unglücksfälle des Krieges verleihen uns nur zusätzliche Kraft, feste Entschlossenheit und eine seelische und kämpferische Aktivität, die bereit ist, alle Schwierigkeiten mit revolutionärem Elan zu überwinden. Es ist jetzt nicht der Augenblick danach zu fragen, jetzt nicht der Augenblick danach zu fragen, jetzt nicht, wie alles gekommen ist. Ich, offen, jetzt nicht, offen ich, nein, jetzt nicht. Danach zu fragen, wie alles gekommen ist, jetzt, nein, heute, nein, offen, nein. Das wird einer späteren, jetzt nicht, heute, offen, ich will, nein, heiliger Ernst, nein, späteren Rechenschaftslegung überlassen bleiben, die dem deutschen Volke und der Weltöffentlichkeit zeigen wird, dass das Unglück, das uns in den letzten Wochen betroffen hat, seine tiefe, schicksalhafte Bedeutung besitzt. Das große Heldenopfer, das unsere Soldaten in Stalingrad brachten, ist für die ganze Ostfront von einer ausschlaggebenden geschichtlichen Bedeutung gewesen. Es war nicht umsonst. Warum? Warum? Warum? Das wird die Zukunft beweisen! Aha. Wenn ich nunmehr über die jüngste Vergangenheit hinaus den Blick wieder nach vorne lenke, so tue ich das mit voller Absicht. Die Stunde drängt. Sie lässt keine Zeit mehr offen für fruchtlose Debatten. Wir müssen handeln. Und zwar unverzüglich, schnell und gründlich, so wie es seit jeher nationalsozialistische Art gewesen ist. Von ihrem Anfang an ist die Bewegung in den vielen Krisen, die sie durchzustehen und durchzukämpfen hatte, so verfahren. Und auch der nationalsozialistische Staat hat sich, wenn eine Bedrohung vor ihm auftauchte, ihr mit wilder Entschlossenheit entgegengeworfen. Wir gleichen nicht dem Vogel Strauß. Wir Nazis, nein, sind keine Vogelsträuße. Nein, wir nicht, der den Kopf in den Sand steckt, der Vogel Strauß. Nicht wir Nazis, um die Gefahr nicht zu sehen. Wir haben auch keine Angst wie das Kaninchen vor der Schlange. Wir haben keine Angst vor der Schlange. Viele denken ja heute, wenn man diese Sportpalastrede erwähnt, es sei ein geniales Werk der Wortverdrehung gewesen. Es sei ein demagogisches Kunstwerk gewesen, was Goebbels da geleistet hat. Aber all das basiert auf einem Mythos des Unbekannten. Fragt euch, was kennt ihr von dieser Rede außer einem einzigen Satz? Wollt ihr den totalen Krieg, nämlich? Und was alles hört man im Zusammenhang mit dieser Rede? Der Katalog an Komplimenten, die Etiketten, die diese Rede und Goebbels bekommt, all das, was man ihm gibt und dieser Rede gibt, ohne zu wissen, ob sie es verdient. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Bringt es etwas, die Inhalte zu studieren, um heute wirklich die Ursachen bekämpfen zu können? Bringt es etwas, die Ursachen zu kennen, wenn wir gegen rechts sein wollen? Und können wir gegen rechts sein, ohne andere Dinge zu erkennen? Müssen wir nicht Zusammenhänge erkennen, beispielsweise die in der Rede von Goebbels permanent vorkommen? Der Sprachgebrauch dieser Rede ist verräterisch, aber er ist auch eine Reise in die Gegenwart. Denn heute wird vieles ähnlich gesagt. Heute findet Propaganda genauso statt wie damals. Propaganda ist nicht etwas, was Goebbels erfunden und abgeschafft hat. Es hat eine viel längere Geschichte und es wird auch weiter in unserem Leben eine Rolle spielen. Nun, wenn ihr wissen wollt, ob ihr besser seid als diejenigen, gegen die ihr Position bezieht, dann ist es vielleicht einfach herauszufinden, ob ihr wisst, was Goebbels sagt, wenn er mit dieser Rede über Stalingrad spricht, über Bolschewismus. Dann kann man ja anfangen zu markieren, lügt er oder sagt er die Wahrheit? Und noch besser wäre es eigentlich, Goebbels eigene Zitate heranzuziehen, um die Lüge und die Wahrheit voneinander zu trennen, damit man nicht den Vorwurf sich anhören muss, dass man eine eigene Wahrheit kreiert. Am Anfang der Rede bietet Goebbels also viele Stichpunkte, die man analysieren kann und man wird herausfinden, die Rede ist keine Offenbarung, sie ist ein Offenbarungseid. Der Zeitpunkt, zu dem die Rede gehalten wird, ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um Stärke demonstrieren zu wollen. Das Stichwort, das erste, was uns über den Weg läuft, ist Stalingrad. Denn der Anlass für diese Rede, Stalingrad, heute vielen unbekannt, ist für Goebbels, ist für Hitler, ist für die nationalsozialistische Führung eine Katastrophe, dass sie in ein anderes Gewand stecken möchten, dass sie den Deutschen verkaufen wollen als Heldenopfer. Ich frage euch mal, jeder kann das ja für sich beantworten, was ist Stalingrad? Wofür steht Stalingrad? Kennt jemand diesen Begriff und wenn ja, kann er ihn erklären? Ich habe die seltsamsten Antworten darauf schon gehört. Ich habe in einer Universität beispielsweise gehört, Stalingrad sei der Name eines russischen Politikers. Lebt er noch? Ja, ich glaube schon. Dann habe ich gehört, Stalingrad sei der Name der usbekischen oder kaukasischen Flagge. Aha. Und dann hat einer gesagt, Stalingrad könnte doch der Ort sein, in dem das Bernsteinzimmer verschwunden ist. Ja, aber das ist nicht wahr. Stalingrad ist keines von diesen drei Dingen. Stalingrad ist der Wendepunkt der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Hitler hat das in Mein Kampf angekündigt, was er will. Platz wollte er haben für die germanische Rasse. Und das hat er verwirklicht mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Ganze Teile Europas gerieten in die Hände der Nazis. Nordafrika, die Krimhalbinsel. In kurzer Zeit war Hitler fast auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt. Und dann hatte er noch diesen verwegenen Plan, nach Russland zu wollen. In das Land seines Freundes vielleicht irgendwann mal und dann Feindes. Südlich, also über den Ural, in eine sehr symbolträchtige Stadt wandern zu wollen, nach Stalingrad, die den Namen seines Feindes trug, um dort einen symbolischen Sieg zu erringen und klarzumachen, die Deutschen würden auch nicht Halt machen vor den Toren Moskaus oder irgendeiner anderen Stadt. Bescheuert wie Hitler allerdings war, ging er davon aus, dass Kriege, ein Originalzitat, nicht durch das Wetter entschieden werden. Und somit hat er seine Soldaten nicht mit wintertauglichem Rüstzeug ausgestattet. Und er ging auch nicht davon aus, dass dieser Krieg ein Jahr dauern könnte, diese Schlacht. Sondern er dachte, eine Woche, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen und dann sei das Ganze vorbei. Es war aber nicht vorbei. Selbst die Maschinen waren irgendwann so sehr am Ende, dass die deutschen Soldaten zuallererst von ihren eigenen Leuten in der Heeresführung im Stich gelassen, später eingekesselt wurden. Eine Taktik der Roten Armee bestand darin, die deutschen Truppen einzukesseln in Stalingrad, sodass sie nach fast einem Jahr am Ende, an Hungersnot leidend, kaum noch Kräfte besitzend, einsehen mussten, dass die Unfehlbarkeit des Führers ein Märchen war, das sie geglaubt hatten, eine Seifenblase, die wie nichts zerplatzen sollte. Goebbels, Dr. Josef Goebbels, ein studierter Mann, er hat studiert Philosophie, Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte. Goebbels schreibt das akribisch in sein Tagebuch. Goebbels führte sowieso gerne Tagebuch. Verräterische Eintragungen sind da heute zu lesen. Nach seiner ersten Begegnung beispielsweise mit Hitler schreibt Goebbels, leicht schwul, was für ein Mann! Ja. Goebbels schreibt dann später ins Tagebuch am 30. Januar 1933, dem Tag der Machtergreifung, über Hitler, wie groß der Führer in seiner Einfachheit und wie einfach er in seiner Größe ist. Ja, sehr schöner Satz. Später wird es dann noch banaler, da schreibt er nur noch, heute wunderbares Wetter, richtiges Hitlerwetter. Ich habe auch schon immer mich gefragt, was dieses H auf der Wetterkarte soll. Und dieser Goebbels also trägt in sein Tagebuch ein, am Anfang macht er das noch unbewusst, später macht er es bewusst, weil er damit rechnet, dass das gelesen wird, was er denkt. Er denkt nämlich Mitte des Jahres 42, dass der Krieg nicht sein positives Ende nehmen wird, wie das die Nazis erwartet haben. Ende 42, also als die Soldaten in Stalingrad fast schon gestorben sind, da schreibt dann Goebbels in sein Tagebuch, er hielte es vielleicht für notwendig, den Führer mal darauf hinzuweisen. Man könne ja vielleicht neue Energien daraus schöpfen, dass man den Deutschen die Wahrheit sagt. Endlich mal nach so langer Zeit den Deutschen die Wahrheit sagt. Wie sagt es Goebbels in diesem ersten Absatz? Ich will deshalb meine Ausführungen auch mit dem ganzen heiligen Ernst und dem offenen Freimut, den die Stunde von uns erfordert, ausstatten. Heiliger Ernst, für einen Atheisten wie Goebbels seltsamer Begriff. Offener Freimut, den die Stunde erfordert, nach 10 Jahren, die die Nazis an der Macht sind, sagt einer der obersten Nazis, er möchte mal offen sein, ja? Und warum konnte er das nicht vorher, sagt er auch dazu. Ja, die Deutschen mussten erst einmal erzogen, geschult und diszipliniert werden, die Wahrheit der Nazis ertragen zu können, die gar keine Wahrheit, sondern eigentlich nur die Lüge ist. Hitler will das nicht. Nein! Er ist außer sich. Denn Generalfeldmarschall Paulus, am Anfang des Jahres 43 symbolisch noch ernannt zum Generalfeldmarschall, ist in russische Kriegsgefangenschaft übergelaufen. Was für Hitler eine Katastrophe ist. Er ist außer sich. Er will weder an irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, noch, und jetzt kommt der Knaller, am 10. Jahrestag der Machtergreifung, dem 30. Januar 1943, im Sportpalast persönlich erscheinen, um eine Rede zu halten. Und das ist ein auffälliges Zeichen, dass der Führer an diesem Festtag nicht da ist. Stattdessen schickt er Goebbels vor, Reichsminister für Propaganda und Aufklärung. Was ist Propaganda, fragen sich viele. Propaganda kommt aus der Kirchengeschichte. Irgendein Papst Pius hat das erfunden. Es bezeichnet nichts anderes als die Verbreitung der kirchlichen Lehre. Aufklärung ist das Gegenteil. Also, während die Kirche lange Zeit dachte, die Erde sei eine flache Scheibe, ist sie durch die Aufklärung rund geworden. Und Goebbels, Minister für Propaganda und Aufklärung, der also weder flach noch rund ist, sich selbst auflöst auf seinem Posten, der soll nun erklären, was in Stalingrad passiert ist. Zunächst am 30. Januar macht er das in einer kurzen Erklärung, wie er sagt. Und da testet er schon an, wie die Leute reagieren, ob sie den totalen Krieg gut oder schlecht finden. Und dann, nach einem durchaus respektablen Erfolg, wird er wieder eingeladen in den Berliner Sportpalast am 18. Februar, um vor geladenen Gästen die Maßnahmen zur Totalisierung des Krieges zu verkünden. Das also ist der Hintergrund dieser ganzen Angelegenheit. Und dass Goebbels dann von einem Schicksal spricht, von einem traurigen Unglück, von Heldenopfern, das ist nun mehr als die Unwahrheit. Das ist ein bewusst aufgetischtes Märchen, das man leicht entziffern kann. Demzufolge muss man nicht nur Tierbeispiele heranziehen, sondern man muss auch mehrfache Verneinungen bemühen, um nicht nur das, was man sagen will, in dumpfe Hüllen zu verkleiden, sondern so lange unkenntlich zu machen, bis eigentlich keiner mehr weiß, was gesagt werden sollte. Der nächste Satz ist ein solcher Satz, der das beweist. Über ihre Ursachen, also dieser Katastrophe, wird später einmal zu sprechen sein. Schon wieder später. Wann später? Nach 1000 Jahren? Denn so lange muss das Reich ja noch leben. Später einmal zu sprechen sein. Heute bleibt uns nichts anderes übrig, als ihr Vorhandensein festzustellen und die Mittel und Wege zu überprüfen und anzuwenden bzw. einzuschlagen, die zu ihrer Behebung führen. Es hat deshalb auch gar keinen Zweck, diese Belastung selbst zu bestreiten. Ich bin mir nur zu gut dazu, Ihnen ein täuschendes Bild der Lage zu geben, das nur zu falschen Folgerungen führen könnte und geeignet wäre, das deutsche Volk in eine Sicherheit seiner Lebensführung einzuwiegen, die der gegenwärtigen Situation durchaus unangepasst wäre. Hä? Was ist das denn? Das versteht natürlich keiner. Ja? Die infizierbaren Nazis, die dann in der ersten Reihe sitzen, die denken, scheiße, ich wollte ein bisschen rechts sein und jetzt sowas. Und die anderen denken, scheiße, ich wollte ein bisschen gegen rechts sein und jetzt sowas. Versteht keiner was. Und dann kommt noch was Besseres. Der Ansturm der Steppe. Der Ansturm der Steppe gegen unseren ehrwürdigen Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht losgebrochen, die alle menschlichen und geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Hab die Steppe noch nie stürmen sehen. Die deutsche Wehrmacht bildet dagegen mit ihren Verbündeten den einzigen überhaupt in Frage kommenden Schutzwall. Der Führer! Und dann war einmal Stille. Wenn man bei Nazi-Reden der Führer gesagt hat, da war Stille. Der Führer! Und alle, oh, jetzt kommt was Wichtiges. Und der Führer hat das auch gemacht. Er hat gesagt, ich. Und manchmal hat er Pausen gemacht, ganz lange so, ich. Dann so mit der Hand ein bisschen bewegt, mit den Knien gewippt, durch die Haare gestrichen, die fettigen. Auch Hand mal trocken gemacht, am fetten Arsch hinten. Und dann hat er vielleicht nach 20, 30 Sekunden gesagt, habe. Also, oh, jetzt kommt was Geiles. Rest hat man nicht verstanden. Aber gut, die Pause ausgehalten zu haben. Hätte man reingelacht, sofort massakriert. Vielleicht ist das ja auch nur ein Test. Der Führer hat in seiner Proklamation zum 30. Januar mit ernsten und eindringlichen Worten die Frage aufgeworfen, was aus Deutschland und Europa geworden wäre, ich denke, der war nicht da, wenn am 30. Januar 1933 statt der nationalsozialistischen Bewegung ein bürgerliches oder ein demokratisches Regime die Macht übernommen hätte. Das muss man mir erstmal zeigen. Ein demokratisches Regime, das die Macht übernimmt, gibt's auch nur, wenn die Steppe stürmt. Ja? Zehn Jahre Nationalsozialismus haben genügt, das deutsche Volk über den Ernst der schicksalhaften Problematik, die aus dem östlichen Bolschewismus entspringt, vollkommen aufzuklären. Scheiße, was ist ein Bolschewismus? Ja, kleinen Moment Geduld, das kann uns Goebbels erklären. Goebbels sagt, das Ziel des Bolschewismus ist die Weltrevolution der Juden. Ja? Sie wollen das Chaos über das Reich und über Europa hereinführen, um in der daraus entstehenden Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung der Völker ihre internationale, bolschewistisch verschleierte, kapitalistische Tyrannei aufzurichten. Oh! Bolschewisten, verschleierte Kapitalisten auch noch dazu. Ja, Juden überall im Ausland und dann auch noch internationale, verschleierte Tyrannen. Und niemand merkt's, nur die Nazis haben alles gemerkt. Ja, komisch. Egal, muss man ja nicht verstehen. Ich wende mich in meinen Ausführungen zuerst an die Welt öffentlich, man muss ja auch nicht verstehen, und proklamiere ihr gegenüber die Thesen unseres Kampfes gegen die bolschewistische Gefahr im Osten, wie viele Ausländer es beispielsweise in Deutschland gibt. Die erste dieser drei Thesen lautet, ich frage das immer bei Lesungen, wie viele Ausländer gibt es in Deutschland? Wäre die deutsche Wehrmacht nicht in der Lage, die Gefahr aus dem Osten zu brechen? Und da höre ich alle Antworten. So wäre damit das Reich und in kurzer Folge ganz Europa dem Bolschewismus verfallen. Ich habe schon Zahlen gehört, zwischen 10.000 und 100 Millionen. Ja? Die zweite dieser drei Thesen lautet, vielleicht ist ja auch der gefühlte Ausländeranteil, die deutsche Wehrmacht... Und manche denken auch immer, zu viel. Ja? Die deutsche Wehrmacht und das deutsche Volk allein besitzen mit ihren Verbündeten die Kraft, eine grundlegende Rettung Europas aus dieser Bedrohung durchzuführen. Naja, gut, manchmal denken natürlich auch die, dass es zu viel ist, wo es gar keine Ausländer gibt. Und da, wo es ganz viele gibt, wissen sie es gar nicht, dass es so viele gibt. Komisch eigentlich. Die dritte dieser Thesen lautet, Gefahr ist im Verzuge, es muss schnell und gründlich gehandelt werden, sonst ist es zu spät. In Thüringen hat man mal eine Umfrage gemacht unter Jugendlichen zwischen 14 und 16. Was glaubt ihr, wie hoch der prozentuale Ausländeranteil in Thüringen ist? Höchste genannte Zahl, 73%. Vielleicht halten sich die Thüringer ja insgeheim für Ausländer. Hinter den vorstürmenden Sowjetdivisionen sehen wir schon die jüdischen Liquidationskommandos. Ja, da schließt er von sich auf andere, denn die einzigen, die Liquidationskommandos hinter vorstürmende Truppen geschickt haben, waren die Nazis selbst. Hinter diesen aber erhebt sich der Terror. Was für ein aktuelles Wort. Das Gespenst des Millionenhungers und einer vollkommenen europäischen Anarchie. Terror! Was ist Terror? Ich frage mich das immer. Alle sagen Terror. Zum Beispiel in der Türkei bombardieren die Kurden oder so. Warum, ey, Kollege? Terroristen, ja? Oder die Kurden schmeißen Bomben in irgendwelche Regierungsgebäude. Warum, ey? Terroristen! Ja? Oder in Amerika. Terroristen! Obwohl, eigentlich haben die ja vorher finanziert, ja? Vorher haben die ja Terroristen, die Freunde waren, Geld gegeben, damit sie gegen andere Terroristen kämpfen. Zum Beispiel den Mujahedin in Afghanistan 1980, als es Krieg gab gegen die UdSSR, aber so einen subtilen Krieg, da haben die den Waffen verscherbelt. Wahrscheinlich schicken sie heute auch deswegen Inspektoren in aller Herren Länder, weil sie wissen, wo die Waffen sind. Da brauche ich aber keinen Geheimdienst für. Und diese Inspektoren, die riechen dann an vermeintlich chemischen Kampfstoffen so. Und dann könnte dafür gebraucht werden, ja? Sehr gut, sehr intelligent geprüft. Ich weiß es nicht. Terror, das ist sehr variabel. Ich habe manchmal das Gefühl, Terror ist immer das, was man gerade gebrauchen kann, um seine Handlung zu legitimieren, die außerhalb des Gesetzes liegt. Und dass das heute so aktuell ist und hier erhebt sich der Terror, Goebbels das auch sagt, das ist ein Bindeglied in dieser Rede zur Jetztzeit, was immer wiederkehren wird. Man erschreckt sich, man denkt, nein, wie kann das sein? Hat Goebbels das gewusst, dass heute die Fernsehsender, die Radiosender 24 Stunden Nachrichten ja schon fast gar nicht mehr kommentieren, sondern selbst erfinden müssen? Vielleicht war ja Goebbels ein Visionär vor dem Herrn, vielleicht war er wirklich genial und faszinierend oder einfach nur die Urarschpfeife der Nation. Der Terror, das Gespenst des Millionenhungers und einer vollkommenen europäischen Anarchie. Hier wiederum erweist sich das internationale Judentum als das teuflische Ferment der Dekomposition. Geiles Wort, steht in keinem Duden. Dekomposition. Viele Worte, die er hier benutzt, stehen nicht im Duden. Zum Beispiel auch Heldenopfer. Was heißt das? Werden die Helden geopfert oder opfert man den Helden? Oder der totalste Krieg. Totaler als total geht nicht, Hammel. Ja? Oder über der Bühne im Sportpalast steht, der radikalste Krieg ist immer der kürzeste. Radikaler als radikal geht nicht. Das ist totalst daneben, was der da sagt. Egal. Aber dass er Gefahr und Bedrohung und Gespenst und so, dass er das immer wiederholt, bis der letzte Idiot weiß, wenn wir nicht mitmachen, passiert was ganz Schlimmes. Das kann man zählen. 53 Mal in drei Seiten Gefahr, 31 Mal Bedrohung, dreimal Schreckgespenst und einmal Gespenst. Ja, so ist das aufgebaut, so banal in seiner Grundstruktur und so grausam in seiner Durchführbarkeit geblieben. Wir wissen damit also, vor welcher geschichtlichen Aufgabe wir stehen. Eine 2000-jährige Aufbauarbeit der abendländischen Menschheit ist in Gefahr. Er meint das Christentum 2000 Jahre und verwechselt damit das Kreuz mit dem Hakenkreuz. Man kann diese Gefahr gar nicht ernst genug schildern, aber es ist doch bezeichnend, dass, wenn man sie nur beim Namen nennt, das internationale Judentum in allen Ländern dagegen in lärmenden Ausführungen Protest einlegt. So weit ist es in Europa schon gekommen, dass man eine Gefahr nicht mehr eine Gefahr nennen darf, wenn sie vom Judentum ausgeht. Das könnte ja auch von Möllemann sein. Ja, da ungefähr. Viele haben ja ungefähr sowas gesagt. Wir wollen auch mal wieder was gegen die Juden sagen. Wir armen Opfer, die nie sagen dürfen, was sie sagen wollen, wenn sie mal die Wahrheit rauslassen dürften. Wir in Deutschland wollen auch, wer sonst, mal wieder, schon vorher also, was denn, gegen Juden oder Israel sagen dürfen. Ah, die Opfer, die Nazis sind immer Opfer. Vorsicht, müsst ihr aufpassen, genau. Ne, wenn man die heute fragt, und? Ich hab keinen Arbeitsplatz. Und der Ausländer hat einen. Ne? Armer Nazi. Goebbels sagt selbst, von Anfang an waren wir immer arme Nazis. Er sagt aber nicht, dass sie es auch geblieben sind. Ne? Und der Nazi heute, keinen Arbeitsplatz. Aber fragt mal einen einzigen Nazi, ob er den Ausländer lieber mag, wenn der keine Arbeit hat und der Nazi hat eine. Nee! Das ist ja logisch. Das ist ja nur ein Vorwand, sich zum Opfer zu machen, damit man Täter werden kann. Ja, den Minderwertigkeitskomplex in Größenwahn zu stilisieren, damit man Handlungsbedarf erzeugt, damit man auf die Straße gehen kann und sagt, wir sind Demokraten, wir werden unterdrückt, das terroristische Regime, das macht uns platt, wir sind doch nur Deutschnationale, die Freiheit lieben und Revolution wollen. Man muss die mal fragen, wie die heißen. Einfachste Geschichte. Deutschnationale fragen, wie die heißen, immer. Ich mache das gerne. Ich habe zum Beispiel mal in einer Lesung einen gehabt, mit der Bomberjacke saß er in der ersten Reihe. Die sind auch immer bewusst böse, ja, martialisch. Ja, jetzt denken einige, die sind ja gar nicht so doof. Doch, für mich sind die immer doof. Für mich ist einer doof, wenn der allein schon so aussieht. Ja. Und so Musik macht, so Deutschland, Deutschland, alle da raus, wo man nie was versteht. Das hört sich an wie kaukasische Volkslyrik. Ja? Deutschland, Deutschland, alle da raus. Und muss auch schneller sein. Deutschland, Deutschland, alle da raus. Und manchmal sehr romantische Texte. Unsere Heimat wird uns weggeraut, die Asien kommen raus. Ne? Da geht man mal hin zu dem und sagt, ey, man muss auch laut sprechen, die sind meistens ja martialisch bedrohlich. Muss man auch schreien. Ey! Ne? Ne? Was singst du da? Deutschland, Deutschland, also raus! Was? Deutschland! Heuscher? Ja! In Deutschland! Ausländer was? Wohin? Aus! Aus, raus! Aus, raus, aus! Heil Hitler! Heil Hitler? Ja! Heil Hitler! Hitler? Hitler! Heil! Heil! Hitler heil? Hitler heil. Hitler, Hitler heil? Hitler, Hitler heil. Warum? Hitler kaputt? Nein! Hitler heil kaputt! Hitler heil! Muss man mal fragen. Und da saß der in der ersten Reihe. Ja? Ja, Wissenschaftler, Psychologen, Soziologen, Journalisten, Lehrer, Dozenten, ihr könnt die ja alle für super intelligent halten, ja? Programme organisieren, bisschen Flipper mit den armen Nazis, damit die nicht wieder böse werden, ja? Nee, aber fragt die doch mal, wie die heißen, hab ich gemacht. Ey, wie heißt du? Und da hat der was gesagt, pass auf. Hat sich so zur Seite gedreht, hat gesagt, David. Alle gelacht so, der weiß nicht, dass er einen jüdischen Namen hat. Aber er wusste es wirklich nicht und hat dann gesagt, was soll das, ich heiße David. Und alle wieder. Und dann dachte er, jetzt bringe ich ein Argument, super intelligent, hat gesagt, aber meine Freunde nennen mich Dave. Und mit Nachnamen hieß er Abrahamczyk. So ist das. Deswegen dieses mit den Juden und wir auch, das ist ja gar nicht klar zu definieren. Man weiß ja gar nicht mehr, wer man ist hier in Deutschland. Wir sind ja unterwandert von Kelten, von Alemannen, von Bajuwaren, von Hunden, Katzen, Türken. Ja, alles in uns drin. Rote Haare, braune Haare, Straßenbrünett, Köterbrünett und dann Deutsch und heißen Genevieve. Ja, oder Kevin, ist ja nichts Deutsches mehr dran. Insofern, wir wollen auch mal wieder was gegen Juden sagen. Muss man ja auch mal definieren. Wer sind denn Juden eigentlich? Kann man das definieren? Ist man Jude per Geburt? Oder kann man vielleicht wechseln zum jüdischen Glauben? Gibt es Arier überhaupt, die sich Arier nennen dürfen? Haben die Nazis vielleicht sogar das Wort Arier abgeschafft? Ja, das ist wahr. Weil Arier heißt nichts anderes als zur indogermanischen Sprachfamilie zugehörig. Und das sind auch Perser! Und deswegen, wir wollen auch mal wieder was gegen Juden sagen, ist sehr verfänglich. Vorsicht bei solchen Sätzen. Man landet schnell in den Mündern der Leute, die man eigentlich nicht wahrhaben will als seine Freunde. Wir sehen, wenn wir dieser Gefahr nicht Herr werden würden, im Geiste schon das Gespenst des Hungers, des Elends und einer Millionen Zwangsarbeit für das deutsche Volk heraufziehen, sehen den ehrwürdigsten Erdteil in seinen Grundfesten wanken und unter seinen Trümmern das geschichtliche Erbe der abendländischen Menschheit begraben. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Ja, man wird auch, um das hier nur nebenbei zu erwähnen, sagt Goebbels jetzt, nebenbei mal nur zu erwähnen, in diesem Zusammenhang auch unsere konsequente Judenpolitik verstehen können. Konsequent an der Judenpolitik ist die Vergasung der Juden und der Abtransport in die KZs. Auch wenn die Juden heute in Berlin ihre alte Mitleidsgarde vorschicken, wir sehen im Judentum für jedes Land eine unmittelbare Gefahr gegeben. Wie andere sich dagegen wehren, ist ihre Sache. Wie wir uns aber dagegen zur Wehr setzen, ist unsere Sache, in die wir keinerlei Einsprüche dulden. Das Judentum stellt eine infektiöse Erscheinung dar, die ansteckend wirkt. Obwohl infektiös ja ansteckend bedeutet, aber egal. Wenn das feindliche Ausland gegen unsere antijüdische Politik scheinheilig Protest erhebt und über unsere Maßnahmen gegen das Judentum heuchlerische Krokodilstränen vergießt, so kann uns das nicht daran hindern, das Notwendigste zu tun. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Gefahr zu beugen, sondern vielmehr und wenn nötig unter vollkommener und radikalster Ausrott. Und da unterbricht sich Goebbels, die Leute jubeln und schreien und trampeln. In der ersten Reihe sitzt Prominenz, sogar der Vater von Götz George, Heinrich George. Überall stehen Kameras, die das Ganze filmen. Es wird nämlich aufgezeichnet und nicht live gesendet. Donnerstagabend, 18 Uhr, weil die Nazis Angst haben. Wie Vogelsträuße stecken sie den Kopf in den Sand, dass alliierte Bombenangriffe die Zeremonie zerstören könnten. Und dann brüllen und schreien diese Menschen wie inszeniert, aber es sind geladene Gäste, da musste keine Überzeugungsarbeit geleistet werden, wie die Menschen heute noch denken, wenn sie Goebbels Genialität unterstellen. Und jubeln und schreien und trampeln diese Menschen also inszeniert? Mörder, Heuchler, hängt sie auf, das, was Goebbels genau in diesem Moment in die Kanäle des Auslands transportiert haben will. Den deutschen Jubel zur eigenen Vernichtung. Den kollektiven Massenmord, den Goebbels hier beschwört, dem alle zustimmen, so als wüssten sie nicht, was er eigentlich sagt. Als könnten sie nicht eins und eins zusammenzählen, als wäre Stalingrad so weit weg von ihren Gefühlen und so weit aus ihrem Gedächtnis verbannt, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können. Und dann korrigiert er sich, nachdem er das lange hat laufen lassen, 20 Sekunden in etwa, und sagt anstelle des Wortes Ausrott, das er unterbrochen hat, Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten, obwohl das eigentlich keinen großen Unterschied machen sollte. Das Ringen um Stalingrad wurde geradezu zu einem Symbol dieses Widerstandes gegen den Aufruhr der Steppe. Es hatte sich eine militärische und eine geistige und seelische Bedeutung für das deutsche Volk von tiefgreifender Wirkung erworben. Und damit, liebe Freunde, landen wir bei den Symbolen und bei der praktischen Hilfestellung. Wir kommen immer mehr eigentlich in die Jetztzeit. Denn wenn ihr denkt, dass wir in der Vergangenheit bleiben und nur so kurzzeitig das streifen, was weit weg ist von uns, dann täuscht ihr euch. Ihr wollt praktische Hilfe, ihr denkt, was soll die ganze Kacke, Goebbels, bringt uns nichts, ist schon lange vorbei, außerdem verstehen wir nur die Hälfte, okay, dann kriegt ihr praktische Hilfe. Nehmen wir also das Stichwort Symbol, um herauszufinden, werden auch heute Symbole benutzt, ohne dass die Leute wissen, welche Symbole sie benutzen. Gute Frage. Viele Symbole werden benutzt. Übrigens, nationenübergreifend werden diese Symbole benutzt. Auch ein Kopftuch zum Beispiel ist ein Symbol, aber ich gehe davon aus, dass ihr wisst, warum ihr es tragt. Andere wissen nicht, warum sie etwas tragen. Nazis zum Beispiel tragen Bomberjacken. Bomberjacke! Ja? Der einzige Grund, der erkennbare Grund, der einzige ist, dass sie böse sein wollen. Böse! Ja? Martialisch. Die sind ja vielleicht, wenn sie in anderen Momenten alleine sind, klein und fein, ja? So wie das arische Geschlecht laut Hitler sein soll. Klein, aber fein, ja? Aber dann, wenn sie auf der Straße sind, böse! Da muss man auch noch so eine Domestos-Hose tragen, so Schuhe, eine Springerstiefel, und man muss Musik hören, Marschmusik. Und am besten noch so Heil Hitler machen und Tetto so, Hass, Hass, ja, genau. Und dann fragt die mal, diese Nazis, den David zum Beispiel, hör mal, woher kommt eigentlich deine Bomberjacke? Keine Ahnung. Die ist aber böse. Ja. Und dann erklären sie dem mal, woher die kommt. Aus Houston, Texas nämlich. Die beste Bomberjacke, die man heute kaufen kann, ist die der Firma Alpha Industries. Und das A, was auf der linken Seite der Jacke als Klettverschluss abzunehmen ist, gleicht einem Zivildienstabzeichen der SA. Weil die Nazis das unglaublich geil finden, heimlich solche Symbole durch die Stadt zu tragen, denken sie, niemand merkt das heimlich. Aber alle wissen, es sind die gleichen Jacken, die die Bomberpiloten getragen haben, die im Zweiten Weltkrieg deutsche Städte bombardiert haben. Scheiße! Schöne Jacke. Nein! Oder die Schuhe, die mit dem N an der Seite. N wie... Wie was? Wie... Rat doch mal. Wie... Heimlich. Heimlich. Natriumsulfat? Nein. Wie... Niete? Nein! Nazi. Nazi. Gut, was heimlich. Oder zum Beispiel was anderes. Hallie Hansen, ja? Kennen Sie Hallie Hansen? Zwei H's? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ja, und der Nazi, Hitler, Hitler. Und dann begegnen die sich, ey, das ist meine Jacke. Ey, yo, fuck you. Wie sieht deine Jacke aus? Ey, yo, fuck you selber. Aber Hallie Hansen ist Norweger, der hat damit nichts zu tun. Ja, kann ja auch Hansestadt Hamburg heißen. Gar nicht. Doch. Und andere Symbole gibt's auch. Der Koran. In der Türkei gibt es wenige, die ich kenne, die den Koran verstehen. Viele, ihr versteht ihn bestimmt, vielleicht habt ihr es übersetzen können. Aber ich kenne viele, die frage ich, ey, Kollege, was steht denn so im Koran? Zum Beispiel Schweinefleisch? Keine Ahnung. Oder, wie weit muss denn die Frau hinter dem Mann? Eins oder zwei oder drei Meter? Keine Ahnung, weit! Wenn man über Symbole spricht, dann muss man schon dazu bereit sein zu sehen, dass das keine rein nationale Geschichte ist, sondern dass die Anfälligkeit dafür, solche Symbole unwissentlich zu tragen, schon sehr groß ist, egal woher man kommt. Und diese Symbole, die hat Goebbels in seiner Rede auch aufgegriffen. Deswegen lohnt es sich, diese Rede immer wieder zu lesen, weil Sie da Beispiele bekommen für das und Anlässe, um nachzudenken. Und wenn Sie heute mal symbolische Sprüche hören wollen, dann können Sie wieder in der Gegenwart suchen. Und da können wir ein kleines Rätsel machen und dann werden Sie sich wundern, wer alles heute was sagt. Zum Beispiel, wir wehren uns gegen eine jüdische Satansmacht. Denkt man, könnte von Goebbels sein. Nein, das stand in einem der Abschiedsbriefe der Attentäter des 11. September. Oder die zivilisierte Welt muss sich gegen den Ansturm des Terrors zur Wehr setzen. Denkt man, Bush, ja, genau, könnte sein. Nein, ist diesmal von Goebbels. Und es wird noch viel schlimmer. Den totalen Krieg hat Israel-Palästina erklärt. Anfang letzten Jahres. Und Palästina hat drei Wochen später Israel den totalen Krieg erklärt. Als ob sie nicht wüssten, was das bedeutet. Totaler Krieg. Als ob sie nicht wüssten, welche Analogie sie damit eingehen, mit welchen Spielen sie da changieren und welche Sätze sie benutzen. Als wollten sie gerade das reizen. Man ist nicht gefeit vor Schuld. Schuld ist Verantwortung. Gerade in diesem Land, liebe Zuschauer, in dem wir leben, weil wir die Sprache verstehen, in der diese Rede geschrieben ist und gehalten wurde, haben wir die größte Verantwortung, klüger zu sein, die Erkenntnisse der Vergangenheit in der Gegenwart anzuwenden, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, statt den Relativierungsanspruch der Unbelehrbaren zu propagieren. Und genau das ist der Anlass. Und dann denken Sie mal darüber nach, was totaler Krieg bedeutet, was er damals bedeutet hat. Krieg bedeutet Vernichtung. Vernichtung von Zivilisation. Und das bedeutet in diesem Fall bei Goebbels sehr konkrete Maßnahmen. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die der Totalisierung des Krieges dienen sollen. Wir haben beispielsweise die Schließung der Bars und Nachtlokale angeordnet. Das muss man als erstes offensichtlich machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute noch Menschen gibt, die ihre Kriegspflichten gewissenhaft erfüllen, aber gleichzeitig bis tief in die Nacht in Amüsierlokalen herumsitzen. Ich muss daraus nur folgern, dass Sie es mit Ihren Kriegspflichten nicht allzu genau nehmen. Wir haben diese Amüsierlokale geschlossen, weil sie anfingen, unserer Kriegsmoral lästig zu fallen und das Bild des Krieges trübten. Und das gefällt dem deutschen Volke nicht. Die meisten übrigens saßen nicht in Bars, sondern in Bunkern, aber das verschweigt er hier. Wir wollen uns damit nicht etwa als Mucker betätigen. Mucker, Mucker, Mucker, geiles Wort, Mucker. Aha. Auch Luxusrestaurants, deren Aufwand in keinem Verhältnis zum erzielten Effekt steht. Oh, geiler Satz. Auch Luxusrestaurants, deren Aufwand in keinem Verhältnis zum erzielten Effekt steht. Was heißt denn das? Schmeckt's nicht? Nein. Ist zu teuer? Nein. Ich esse das nicht. aha. Ich habe ein ehernes Herz. Ich gleiche nicht dem Vogel Strauß. Feinschmecker wollen wir nach dem Kriege wieder werden, sagt Goebbels. Heute haben wir Besseres zu tun, als den Magen zu pflegen. Tete! Naja, gut, die Maßnahmen gehen ja auch weiter und die werden immer banaler. Zwischendurch zum Beispiel wollte Goebbels sagen, die Frauen sollen sich nicht mehr schminken, damit sie nicht in Kriegsbemalung durch den Tiergarten laufen. Ja? Und da hat dann die oberste Frau, jedenfalls nicht offiziell, aber inoffiziell gesagt, hör mal Adolf, wenn du dich schminken darfst, dann war das mal scheiße. Und da hat der Adolf gesagt, ja, ruf doch mal das Schöne an. Hat der Adolf gesagt, oh Gott, dann ruf ich mal den Goebbels an. Und hat der Goebbels angerufen, Goebbels, ja, und mit der Schminke was raus. Ja, also mit der Schminke raus. Und dann hat er noch überlegt, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, Maßnahmen, los, wenn schon der totale Krieg nicht totalster und radikalster sein kann, als wir ihn uns vorstellen können, dann machen wir das anders, dann, genau, auch Kuren sollen abgeschafft werden. Wenn zum Beispiel, sagt er, gewisse Männer und Frauen sich in den Kurorten herumrecken, ja, was der für eine Vorstellung von einer Kur hat. Ja? Und sich dort Gerüchte zutratschen, ja, wie zum Beispiel, der Krieg ist verloren. So ist das skandalös und deswegen abgestellt worden. Urlaub hat nur der zu beanspruchen, der in seiner Kampfeskraft schwer gefährdet würde. Der Führer hat seit Anbeginn des Krieges nicht einen einzigen Tag Urlaub gemacht. Der arme Führer. Der konnte ja keinen Urlaub machen, weil es kein Ausland mehr gab, in das er hätte fahren können. Dann sagt er noch was. Terror aber wird nicht mit geistigen Argumenten, sondern nur mit Gegenterror gebrochen. Es ärgert uns nicht einmal, wenn unsere Feinde im Ausland behaupten, die Maßnahmen, die wir zur Totalisierung des Krieges durchführten, kämen denen des Bolschewismus gleich. Ach, das ärgert sie nicht einmal. Genau. Und es ärgert ihn auch nicht, dass die Widersprüche, die er offenbart in der Rede, zum Beispiel sagt er erst, im Ausland seien alles Juden. Jüdische, verschleierte, kapitalistische Bolschewisten. Und dann sagt er wieder, das Ausland ärgere sich aber, weil es nicht die gleichen Maßnahmen praktizieren könne wie die Nazis. Die Juden also ärgern sich laut Goebbels darüber, dass sie sich selbst nicht vergasen können. Sehr interessant, aber genial, ne, für manche Leute, genial. Hauptsache, man redet so lange Scheißdreck, bis der Letzte sagt, irgendwie gut formuliert. Ja? Und dann sagt er noch was. Dann sagt er noch was und das finde ich spannend. Ja, da sagt er, im Übrigen herrscht darüber, wie mir aus unzähligen Briefen in der Heimat mitgeteilt wurde, überhaupt nur eine Meinung. Und so einen Brief habe ich Ihnen mal mitgebracht. Ich denke mir, wenn es diese Briefe gibt, warum sollen wir sie nicht lesen? Es gibt nämlich Liebesbriefe auch. Liebesbriefe an Goebbels oder Hitler und Göring zuhauf. Die hat man gefunden in der Reichskanzlei. Nach Ende des Krieges ist ein amerikanischer Soldat in den russischen Sektor und da hat er ein Paket gefunden mit über 5000 Briefen an den Führer. Und da sage ich Ihnen was. Aus diesen Briefen lesen Sie nicht nur Wahnsinn heraus, eine bedingungslose Vergötterung des Teufels, wie es Goebbels sagen würde, sondern sie merken auch, was die einfachen Deutschen gewusst haben müssen. Diejenigen, die behauptet haben, sie hätten von all dem nie was gewusst. Die Züge, die hier Goebbels selbst erwähnt, für den Abtransport von Geschäftsreisenden, die sind mitten durch die deutschen Städte gefahren. Die Menschen haben so laut geschrien, dass sich einige sogar beschwert haben, ob man diese Züge nicht umleiten könne oder zu anderen Tageszeiten durch die Stadt jagen. Ich lese Ihnen mal so einen Brief vor, einen Liebesbrief an Adolf Hitler, stellvertretend. Und da können Sie mal sehen, wie weit man fortgeschritten ist in seinem bedingungslosen Bekenntnis an den Führer. Lieber Führer, finde ich geil. Andere fangen an mit, mein herzallerliebstes Führerlein. Andere fangen an mit, du zuckersüßes Luderchen. Oder kennen Sie Wolf? Ja, Wolferl. So hieß Hitler aus Eva Brauns Mund. Wolferl. Finde ich süß. Ist auch mein Spitzname übrigens, ja. Ja, ich habe früher lange gedacht, dass ich Hitler bin. Ja. Hitler. Morgens aufgestanden. Wolferl. Na? Ja. Gut geschlafen? Ja. Hunger? Ja. Und jetzt? Bäckerei. Und dann Bäckerei. Brötchen. Ja. Und dann durch die Stadt gelaufen. Morgen. Morgen. Halt die Fresse. Morgen. Halt die Fresse. Morgen. Und dann ist der bekloppt oder was? Und irgendwann habe ich gedacht, komm, hör auf, du wirst ja wahnsinnig, so wie diese Briefe, die du da liest. Mach was Normales. Und dann habe ich überlegt, ich mache Kindertheater. Ja. Habe ich schon gesagt, dass ich Kinder hasse? Ja, ich glaube, ich hasse Kinder. Ich hasse auch Erwachsene und Jugendliche und Frauen und Männer. Hasse eigentlich alles, am meisten mich selbst. Ja? In diesen Zuständen der Umnachtung, wo diese vielen Stimmen mit mir sprechen, die Goebbels und die Hitlers und die Augen, die Kullernden in den Zügen mich angucken, bloß weil ich mal Adolf Hitler gesagt habe. Ja? Und bei der Auskunft die Frau, die durch den Hörer mir am Ohr zieht und sagt, das kommt bei Abba prima vor. Da habe ich gedacht, jetzt ist Schluss, ich mache was Normales, Kafka, Goethe oder Kindertheater. Kindertheater, und dann habe ich Räuber Hotzenplotz gespielt. Ja? Stört es Sie, dass ich abschweife? Ich schweife gerne ab, falls Sie noch nicht erregt genug sind. Ja, manche kommen ja in die Lesung und sagen, was soll das? Wir wollen Goebbels. Ja? Gibt kein Goebbels mehr. Aus mit Goebbels. Goebbels aus. Scheiße. Vorher so Scheitel gekämmt und extra Musik gehört. Aber da haben Sie einen Fehler gemacht. Da haben Sie einen kleinen Fehler gemacht. Ja? Wenn Sie 60 Jahre lang gewartet haben, bis ich heute ins Haus der Jugend nach Mainz komme, um Ihnen die Sportpalastrede vorzulesen, da sind Sie ja doof. Das hätten Sie ja vorher machen können, sich selbst es zu Hause besorgen, so stundenlang. Hitler, und dann wären Sie ganz satt hier hingekommen. Dann hätte ich erzählen können, was ich will. Sie hätten gesagt, weiß ich, kenne ich schon. Super, kenne ich schon. Aber geil. Manche kommen auch und gucken, was macht der falsch? Was macht der falsch? Was macht der falsch? Ja, andere sagen, der macht der falsch. Aber so moralische Kaskaden bauen sich da auf von Leuten, die alles besser wissen. Ja? Die sitzen da, nein, das ist falsch. Ja? Und genau diese Leute, die Stimmen, von denen ich eben erzählt habe, die bleiben in den Momenten nur als heiße Luft in ihrem Schädel übrig, wenn sie einen auf denselben bekommen könnten. Ja? Da suchen sie die. Ey, wo seid ihr? Wenn die Nazis da stehen. Ey, wo sind jetzt die ganzen Psychologen und die Wissenschaftler, die so eine gute Idee hatten, wie ich gegen die kämpfen kann? Die sind alle zu Hause, die schreiben kluge Aufsätze. Ne? Nazi-Flipper. Lieber Führer. Ein recht gnadenreiches, frohes Osterfest wünsche ich Ihnen und zur Vollendung Ihres 50. Lebensjahres und Ihres ferneren Lebens wünschen ich Ihnen gottesreichsten Segen. Geil. Ich bin sonst nie bei den Briefeschreiberleuten gewesen, merkt man. Ich habe immer gedacht, der Führer bekommt sowieso so viel Post und da habe ich nur für Sie gebetet. Aber was mich seit Wochen treibt und quält, Ihnen zu schreiben, ist etwas ganz anderes. Ende Januar fing es an. Da ging es wie eine Frage in meinem Kopf herum. Ob der Führer nicht auch mal... Ob der Führer nicht auch mal eine Frau braucht? Wochenlang ging es so in meinem Kopf herum. Eine Spannung lag in der Luft. Oh, Böen und Meeren waren noch nicht heimgekehrt. Ich kann das nicht erklären jetzt. Eines Tages beguckt, wir sind ja hier nicht auf dem Kongress. Eines Tages beguckte ich mir das Bild, das können Sie ja selber nachlesen. Das in meinem Schlafzimmer von meinem Wirt, Sie können ja eh alles selber nachlesen. Sie können auch die Rede kaufen am nächsten Kiosk. Das in meinem Schlafzimmer angebracht ist, ein Bild, das habe ich mir angeguckt. Es stellt einen lächelnden Knabenkopf dar. Der Bub lächelte und es tat mir weh. Ich hätte gern das Bild schon öfters entfernt, aber nein, es ging nicht. Und dann hörte ich plötzlich, wie irgendwas sagte. Du sollst des Führers Frau werden. Ich drehte mich um. Wer sagte das? Du sollst des Führers Frau werden. Oh, das war ja zum Verrücktwerden. Erst lachte ich. Und dann schimpfte ich. Nein, du kannst doch gar nicht des Führers Frau werden. Und dann sagte ich, na denn mal zu. Und ich beguckte mir alle Bilder, alle im Braunhemd. Eins, das vom Führer, das sagte, komm! komme! Nein, sagte ich, komme! Nein, sagte ich, schreib, sagten alle Stimmen, schreib dem Führer einen Liebesbrief. Nein, sagte ich, doch, komme! Nein, sagte ich, doch, schreib, nein, doch, nein, komme! Ich brauche den, ich will den Fickern! Huh. Was? Ja, schreib, nein, nein, schreib, Fickern! Huh. Der Führer will was? Ja, der Führer sagt, mein Mann, der Führer will auch was ficken. Wo? Ja, sofort auf der Tasche, will ich rappen, sappen, sappen, sappen, katter, katter, katter. Und ich mach doch den Nachschein, nein, doch, du hast ein Gern, was? Ein Gern, aber zur Reise, deutsche Tätter. Und dann wackelt, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp. Ja, schreib los. Schreib sie nicht, schreib, schreib. Und ich? Ja, mit dem Dörner zu dem Raff, dann kommt der Führer ins Zimmer. Dann will er da mal machen, und ich kaufe wieder, rapp, rapp, rapp, rapp, rapp, mit Uniform, das ist ein Ei. Und dann, sagt er, halt den Fresser, halt den Fresser. Und dann zieht der Führer die Hosen runter. Ja, und da kommt das so eine riesen V2-Rakete raus. Die Neukonstruktion von Penisbildern. Und dann fliegt der Führer los mit der Rakete. Wie auf Luxe. Schreib, nein, doch, schreib, wie auf Luxe. Direkt auf die Wurzel. Scheiße. Scheiße. Das steht hier gar nicht drin. Ja, tut mir leid. Das steht hier gar nicht drin. Ich kann da nichts für. Ich dachte, vielleicht interessiert Sie das, dass der Führer nicht so antiseptisch asexuell war, wie man gerne denken möchte, wenn man an die Lügen glaubt, die Nazis selbst von sich kreiert haben. So alles sauber, die Uniform und so. Aber in Wirklichkeit waren die Nazis ganz kleine, perverse Drecksäue. Ja, der Hitler allen voran. Ja, schreib, halt die Fresse. Der Hitler, der hat so Aufsätze geschrieben über Jungs in kurzen Wicks. Ja, Lederhosen, damit man die Knie sehen konnte. Ja, oh. Und dann hat er irgendwelche Frauen und Freundinnen gehabt. Er ist seine Cousine, Geli Raubal. Hat sie erschossen am 18. September 31. Aber Hitler war ja selbst Sohn einer Cousine-Cousin-Beziehung, ja? Und dann hat er irgendwelche anderen Frauen gehabt, zum Beispiel Judith T. Mitford, englische Journalistin, die ist extra nach Deutschland gekommen, hat Hetzartikel geschrieben über Juden. Und irgendwann hat Hitler gesagt, und dann hat auch versucht, sie zu erschießen. Genau. Und dann die ganzen anderen Frauen mit Goebbels und Göring, die waren ja alle nicht so, wie sie gesagt haben. Nein! Die waren korrupt und geil. Und kleine, schleimige Scheißer. Der Goebbels hat eine Uniform getragen, obwohl jeder wusste, dass er nie beim Militär war. Ja, und der hat auch eine Familie gehabt. Eine blonde, schöne, mit kleinen Kindern und einer Frau. Und eine Geliebte hat er auch noch dazu gehabt. Eine tschechische Schauspielerin. Als der Hitler das erfahren, Goebbels sofort, muss er mal Schluss machen. Schon wieder Schluss gemacht. Entschuldigung. Verzeihen Sie, lieber Führer, wenn ich Sie beleidigt habe. Bitte stecken Sie mich nicht ins Konzertlager. Auch wenn ich da eine nationale Einrichtung persönlich kennenlernen würde. Es wäre nicht gut wegen meiner Eltern. Ich werde noch gebraucht im Dienst. Aber werfen Sie den Brief nicht weg, oder doch, oder ich weiß es nicht. Vielleicht schreiben Sie, ich weiß es nicht. Heil, mein Führer, Ihre AS. Die meisten dieser Frauen landeten nicht im Konzert, sondern im Konzentrationslager. Dort, wo man immer landete, wenn man einer anderen Meinung war, als die Nazis es gerade haben wollten. Die Frauen wurden für unzurechnungsfähig erklärt, nachdem sie mehrere verzweifelte Briefe geschrieben hatten. Sie ahnt es. Und dann wurden sie abtransportiert ins KZ. Ins KZ. Da, wo man landet, wenn man diese Geschichte bis zum Ende durchspielt. Bei dem, wo ich immer wieder lande, wenn ich diese Geschichte erzähle. Der Seiltanz zwischen der Banalität und der Grausamkeit. Mit der Banalität ist es entstanden, mit der Grausamkeit sollte es enden. Dieser Seiltanz ist verdammt verführerisch. Im nächsten und letzten Absatz lese ich Ihnen also die 10 Fragen vor, die Goebbels seinem Auditorium präsentiert. Und Sie werden sehen, es sind 10 äußerst seltsame Fragen. Das Ganze gleicht mehr einer religiösen Veranstaltung als einer politischen, einer okkulten vielmehr, als einer sinnvollen Angelegenheit. Ich habe nun heute zu dieser Versammlung einen Ausschnitt des ganzen deutschen Volkes im besten Sinne des Wortes eingeladen. Vor mir sitzen reihenweise deutsche Verwundete von der Ostfront, Bein- und Arm-Amputierte mit zerschossenen Gliedern. Nee, genial. Kriegsblinde, die mit ihren Rote-Kreuz-Schwestern gekommen sind, Männer in der Blüte ihrer Jahre, An euch möchte ich 10 Fragen richten, die ihr in diesem Augenblick beantworten müsst. Wollt ihr das? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Ich frage euch, glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen, totalen Sieg der deutschen Waffen? Ich frage euch, seid ihr entschlossen, mit dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten Belastungen zu folgen? Zweitens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk sei des Kampfes müde. Ich frage euch, seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehend, diesen Kampf bis zu seinem Ende fortzuführen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Drittens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat keine Lust mehr, sich der überhandnehmenden Kriegsarbeit zu unterziehen, die die Regierung von ihm fordert. Ich frage euch, seid ihr bereit? Wenn der Führer es in der Notzeit einmal befehlen sollte, 10, 12, 14, 16 Stunden täglich zu arbeiten und das Letzte für den Sieg herzugeben? Viertens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg sagen, die Engländer, sondern die Kapitulation. Fünftens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer verloren. Ich frage euch, vertraut ihr dem Führer? Ist eure Bereitschaft, ihm auf all seinen Wegen zu folgen, eine unbedingte und uneingeschränkte? Sechstens, seid ihr von nun ab bereit, eure ganze Kraft einzusetzen, um der Ostfront, unseren kämpfenden Vätern und Menschen, die Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen? Ich frage euch als Siebtes. Gelobt ihr mit heiligem Eid der Front, dass die Heimat mit starker, unerschütterlicher Moral hinter ihr steht und ihr alles geben wird, was sie zum Siege nötig hat. Ich frage euch als Achtes, wollt ihr, insbesondere ihr Frauen selbst, dass die Regierung dafür sorgt, dass auch die letzte Arbeitskraft, auch der Frau, der Kriegführung zur Verfügung gestellt wird und dass die Frau überall da, wo es nur möglich ist, einspringt, um Männer für die Front freizumachen? Wollt ihr das? Ich frage euch als Neuntes, billigt ihr, wenn nötig, die radikalsten Maßnahmen gegen einen kleinen Kreis von Drückebergern, die mitten im Kriege Frieden spiegeln wollen und die Not des eigenen Volkes für sich ausnützen möchten? Und nun frage ich euch als Zehntes und zuletzt, seid ihr damit einverstanden, dass wer sich am Kriege vergeht, den Kopf verliert, dass die Heimat die Belastungen des Krieges solidarisch auf ihre Schultern nimmt, dass diese für Reich und Arm in gleicher Weise verteilt werden? Ich habe euch gefragt und ihr habt mir eure Antwort nicht vorenthalten. Durch euren Mund hat sich unsere Meinung vor der Welt manifestiert. Somit sind wir durch die erste Stunde unserer Macht fest und brüderlich vereint und bereit, koste es, was es wolle, diesen Sieg unter Aufnahme auch der schwersten Opfer kämpfend zu erstreiten. Am Ende gleicht das ganze Meer einem Rockkonzert. Es wird gejubelt, geschrien, gejohlt, getrampelt. Am Ende jubeln die Menschen ihrem eigenen Untergang zu. Am Ende ist vielleicht nur einem klar, dass dieser Untergang nicht in dieser Stunde beginnt, aber auch nicht in dieser Stunde enden wird, dass er viel früher schon begonnen hat. Aber dass Goebbels hier in der Rede so tut, als kümmere er sich um seine Menschen, um ihre Gefühle. Und dann, eine Stunde später, im Hotel zu seinem Begleiter sagt, über diesen Abend, diese Stunde der Idiotie, hätte ich ihnen gesagt, sie sollen aus dem 3. Stock des Kolumbushauses springen, sie hätten es auch getan. Das ist ein Beweis dafür, dass weder ich noch irgendjemand sie so sehr verarschen kann, wie die Menschen damals es wurden und vielleicht heute werden können. Danke fürs Zuhören, kommen Sie gut nach Hause. Habe ich eigentlich erzählt, wie der Hotzenplotz dann weiterging? Apropos, dann habe ich Hotzenplotz gespielt. Morgens vor Kindern, die Kindernamen haben, wie ich sie noch nie gehört habe. Dennis, Kevin oder Genevieve oder Chantel, Jacqueline. Komm her, Jacqueline, halt die Fresse jetzt. Ja, so. Setz dich doch. Und die Kinder reden auch schon so. Mama, kann ich doch bitte, weil ich den Ding habe? Und dann bin ich dahin, morgens, vollkommen bescheuert, weil ich dachte, komm, du musst was Normales machen, mach was Normales, du drehst sonst durch, komm. Und dann habe ich gespielt, Hotzenplotz, so mit einer Hotzenplotz-Stimme. So, ihr wollt mal Cola haben. Und die Kinder waren angestachelt, ja, die dachten, der ist böse. Eigentlich eine gute Courage, gute, ja, die die hatten, die wollten sich widersetzen, Anarchisten sein, aber nicht mit mir. Ich war ja jahrelang Hitler. Ja? Oh, oh. Und dann kamen die an. Und dann hat einer von denen, so ein ganz mutiger, kleiner, gesagt, vielleicht wird er später mal gut, Mensch, Journalist, Arschpfeife, kleiner Kackwurzler oder sowas, ja. Und er sagte dann, du Arschloch! Das, was man sich wünscht von einem politisch bewussten kleinen Menschen, dass er mal endlich die Meinung sagt. Individualismus vor Totalitarismus. Du Arschloch! Hat er gesagt, du Victor Fotzenplotz! Ja, Fotzenplotz, hat er gesagt zu mir. Oh! Und da habe ich gedacht, ich kann nicht mehr, ich werde verrückt, ich drehe durch, ich muss was machen. Und habe gesagt, halt die Fresse, du kleine Sau! Und der... Und die Mutter, na, wir gehen nie mehr wieder hin. Dann sind die gegangen, schlagartig. Und alle natürlich haben sich solidarisiert. Plötzlich, Solidarität. Ja, Ärzte, Wissenschaftler, Beamte, alle Architekten aus der ganzen Nation haben sich solidarisiert. Bein und Arm amputierte, alle, mit zerschossenen Gliedern. Und ich in die Kabine. Scheiße, ich verwechsel die Texte, ich kann nicht mehr drehen. Und die Leute in der Umkleide, meine Mitspieler, bist du bescheuert? Kannst du nicht machen? Wir haben keine Kinder mehr im Theater. Und ich sag, scheiße, ich brauche eine Pause. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen, hab eingekauft, irgendwas, was Hotzenplotz kauft, Klopapier, Quark, irgendwas scheißegal. Und hab gedacht, ich bin Hotzenplotz, ich bin Hotzenplotz, ich bin Hotzenplotz, ich bin Hotzenplotz, ich bin Hotzenplotz, ich bin Hotzenplotz, ich bin Hotzenplotz. Und dann höre ich eine Stimme zum Beispiel, ja, eigentlich wollte ich ja sagen, ich bin nicht Hotzenplotz, aber ich hab's irgendwie egal. Und die Stimme sagt, Mama, guck mal. Das ist der Hotzenplotz. Und ich sehe dieses kleine Monstrum und sag, du schon wieder, du kleine Drecksau. Und die Mutter wieder, hier geht man nicht mehr wieder hin. Und die Kassiererin, wir verfallen ja das Kind. Ah! Und ich in dem Moment, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es geht, es dreht, ich kann nicht. Ich sag einfach nur noch, ich bin Adolf.